Über die wichtigsten Phasen des heutigen Weltraumfluges des Amerikaners Malcolm Scott Carpenter unterrichten wir Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, nun noch einmal durch Auszüge aus Berichten, die wir heute von der Stimme Amerikas erhielten. Sie hören darin Interviews mit Carpenter während seines Weltraumfluges und über die wissenschaftliche Bedeutung seines Fluges, die er vor dem Start gab. Fast unmittelbar nach Abschuss gab das Kontrollzentrum auf Cape Canaveral die ersten Meldungen durch. All systems go. Alles in Ordnung. Flugbahn okay. Brennstoffzufuhr okay. Sauerstoffzufuhr okay. Druck in der Kabine sinkt planmäßig ab. Nach 6,5 Minuten kam eine sehr wichtige Meldung. Carpenter hatte die Raumkapsel umgeschwenkt und konnte die abgefallene Schubrakete sehen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des zweiten bemannten Weltraumfluges festzustellen, wie weit und wie viel die Astronauten visuell beobachten können. Nach 7 Minuten und 38 Sekunden überflog Carpenter Bermuda. Hier ist ein Teil seines Gespräches mit dem Astronauten Gus Grissom in der Beobachtungsstation in Bermuda. Roger, you look good down here. Periscope is out. Astronaut Carpenter befand sich nach 16,5 Minuten über den Kanarischen Inseln und erreichte die Westküste Afrikas nach 18 Minuten und 40 Sekunden. Die Überfliegung Afrikas dauerte genau 12,5 Minuten. Nach 30 Minuten und 10 Sekunden war er bereits über Sansibar an der Ostküste Afrikas. In weniger als einer Stunde, genau nach 51 Minuten und 41 Sekunden, war Astronaut Carpenter über Australien. Es war Nacht. Nach 10 Minuten war auch Australien überquert. Nach einer Stunde 13 Minuten 47 Sekunden war sozusagen der erste Tag für Astronaut Carpenter vorüber. Bei den Kantoninseln im Pazifik ging für ihn die Sonne zum zweiten Mal auf. Alle Meldungen waren bisher A-OK. Die augenblickliche Geschwindigkeit beträgt 17.532 Meilen pro Stunde. Die größte Entfernung von der Erde wird voraussichtlich 164 Meilen sein. Über Afrika hat Carpenter das erste manuelle Manöver erfolgreich durchgeführt. Und zwar den sogenannten Pitch, eine Drehung der Kapsel um ihre eigenen Achse, wodurch der Blickwinkel der Sicht des Astronauten je nach Wunsch reguliert werden kann. Neben diesen neuartigen Versuchen werden Sie doch dieselben Navigationsaufgaben durchzuführen haben wie John Glenn. These are in addition to the things that John did. We have a new and I think a better camera. We have additional photographic experiments planned. Die neuen Experimente sind zusätzliche Aufgaben zu den Pflichten John Glenns. Außerdem haben wir diesmal eine neue und verbesserte Kamera, mit der wir weitere Aufnahmen machen wollen. Die folgende Frage unseres Reporters behandelt ein Problem, das beim Flug John Glenns, der Leitung des Mercury-Projekts und allen Beobachtern, einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt hatte. Sie lautete folgendermaßen. Sind abgesehen von den bereits erwähnten Änderungen an der Kapsel noch andere Verbesserungen vorgenommen worden? Wie steht es mit dem Hitzeschild und dem Bremsraketenaggregat? What everyone thought was a problem was really not, because his retropack and his heat shield were firmly attached throughout. But the ground stations were confused by a faulty telemetered signal, which indicated the heat shield was deployed, and it was not. We have made a change to the sensor, which telemetered this incorrect information so that it should behave properly on the next flight. Nun, was sich damals als großes Problem darstellte, war in Wirklichkeit gar kein Problem. Denn sowohl das Hitzeschild als auch die Bremsraketen saßen fest an Glenns Kapsel. Die Beobachtungsstationen auf der Erde waren durch ein falsches Signal beunruhigt, das ihnen meldete, das Schild habe sich losgelöst. Wir haben das kleine Messgerät, das die unrichtige Meldung durchgab, durch ein anderes ersetzt. Und Scott Carpenter fügte hinzu, ich sehe den Flug mit vollem Vertrauen entgegen. Soeben wird auch noch von der Mercury-Kontrollstation bekannt gegeben, dass Carpenter einen seiner ersten Versuche durchgeführt hat, nämlich einen Versuch, wodurch sich dieser Flug von dem von John Glenn unterscheidet. Carpenter hat den mitgenommenen Versuchsballon entfaltet und wie er meldet, und die Stimmverbindung zum Astronauten ist ausgezeichnet, wie er meldet, kann er jetzt diesen Ballon genau beobachten. Fest steht jedoch, dass dieser Versuch allem Anschein nach bereits in einem guten Stadium sich befindet. In einem der Experimente wird ein Ballon aus Aluminium überzogenem Kunststoff von einem Meter Durchmesser an einer 30 Meter langen Nylonschnur hinter der Kapsel hergezogen, und zwar während fast einer ganzen Erdumlaufsbahn. Der Ballon ist zu Beginn der zweiten Umlaufsbahn über Cape Canaveral von der Kapsel ausgestoßen worden. Und während er durch eine mit Stickstoffgas gefüllte Flasche aufgeblasen wurde, wurden die in den Falten der Ballonhülle untergebrachten, leuchtenden, bunten Papierkugeln ausgeworfen. Dadurch ist es möglich, den Luftwiderstand, den der Ballon zu überwinden hat, zu messen und genaue Daten über die Luftdichte im Weltraum in einer Höhe von mehreren Hunderten von Kilometern festzustellen. Der Hauptzweck dieses Experiments aber ist es, herauszufinden, wie genau ein Mensch im Weltraum sehen kann und wie gut er mit seiner Kapsel bei dem sogenannten Rendezvous im Weltraum manövrieren kann. Diese Rendezvous-Technik, eine der wichtigsten Vorbedingungen des amerikanischen bemannten Raumflugprojektes zum Mond, besteht darin, dass die Raumkapsel mit den Astronauten an Bord durch eine Rakete in eine Umlaufbahn gebracht wird, ein Antriebsaggregat durch eine zweite Rakete. Dann werden die Raumkapsel und das Antriebsaggregat oben im Weltraum miteinander verbunden und beide treten zusammen die Reise zum Mond an. Bei dieser Technik ist es aber noch nicht bekannt, wie genau der Mensch Distanzen in der unendlichen Leere des Weltraums abschätzen kann. Dann, kurz vor der vorgesehenen Zeit der Beendigung des Experiments, begannen die zermürbendsten Minuten und Viertelstunden für die verantwortlichen Männer im Kontrollzentrum. Erwartungsgemäß riss im Augenblick, in dem die niedergehende Kapsel in die Atmosphäre hineinstieß, die Funkverbindung, die bisher so großartig funktioniert hatte, ab. Die Versuche, diese Verbindung nach der Auslösung des großen Bremsfallschirms in etwa 3300 Meter Höhe wieder aufzunehmen, blieben vergeblich. Es kam hinzu, dass die Kapsel bei dem Landemanöver rund 350 Kilometer über das vorgesehene Zielgebiet hinausgeschossen war. Über die Sorgen, die das Befehlszentrum in Cape Canaveral um diese Zeit beherrschten, unterrichtet sie der folgende Bericht. Man ist auf Kurzwellenverbindung mit den nächsten Empfangsstationen angewiesen. Empfangsstationen auf den zur Bergung eingesetzten Schiffen, die aber, wie gesagt, hunderte von Kilometern entfernt sind. Oder mit Flugzeugen, die sofort in Richtung auf die vorausberechnete wahrscheinliche Landungsstelle beordert werden. Inzwischen vergehen die Minuten. Man weiß nicht, ob die Kapsel den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstanden hat. Man weiß nicht, ob die Fallschirme sich vorschriftsmäßig geöffnet haben. Man weiß nicht, wie sich der Anprall der Kapsel aufs Wasser vollzogen hat. Man weiß vor allem nicht, was mit Scott Carpenter inzwischen geschehen ist. This is Mercury Control. We are still working at establishing contact with the Aurora 7 spacecraft. On the basis of our computations at this time, we estimate the spacecraft has already landed, and we estimate that it has landed 200 miles long. Das war eine nochmalige Meldung von Colonel Powers im Mercury-Kontrollzentrum, wo er bekannt gibt, dass ein Flugzeug sich der vermutlichen Niedergangsstelle nähern wird. Dann, es ist 5:05 ostamerikanischer Zeit, meldet die Kontrollstelle auf Cape Canaveral, wir glauben, einen Radiokontakt mit der Aurora 7 aufgenommen zu haben. Aber, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir alle können beruhigt sein. Flugzeuge sind bereits bei der Kapsel angelangt, Schiffe, darunter auch ein deutsches, sind ihr bereits so nahe gekommen, dass an ihrer und Carpenters Bergung kein Zweifel mehr bestehen kann. Wir haben über die Funkverbindungen ein Experiment buchstäblich miterlebt. Mit allen Hoffnungen, und allen Befürchtungen. Es ist uns nicht erst das Gelingen des Versuchs triumphierend gemeldet worden. Und heute brachten wir? Malcolm Scott Carpenter, der zweite amerikanische Astronaut. Sie hörten Auszüge aus den heute bereits übermittelten Berichten über den Weltraumflug des Amerikaners Malcolm Scott Carpenter.